Homie, was geht? Alles, was den Schwali in das Alon kriegt. Homie, was geht? Alles, alles geht. Alles, alles geht. Ja, wir sind da. Ja, wir sind oh. 100.000 Drugs, man fly wie ein Vogel. Ja, wir sind da. Ja, wir sind oh. 100.000 Drugs, man fly wie ein Vogel. Homie, was geht? Alles, was den Schwali in das Alon kriegt.